Transparenz für die Ohren. So, einen wunderschönen guten Abend im Dicken Engel am 24.04.2017. Es ist 21 Uhr, der Laden ist brummvoll, das freut mich sehr. Wir sprechen heute über das Thema Sozialstaat 3.0 und unser Referent ist Michael Ebner. Michael, ich gebe dir mal das Mikro, erzähl doch mal so ein bisschen was. Ja, eigentlich wollte ich hier gar keine Monologe halten, aber nachdem man mir jetzt schon das Mikrofon in die Hand drückte, es geht um Sozialstaat 3.0, ein Vorschlag nicht der Piratenpartei, sondern innerhalb der Piratenpartei zur Einführung eines Grundeinkommens. Also nicht das letzte Ziel, wo man dann irgendwann mal hin will, sondern der erste Schritt. Und ja, ihr habt das Pad, dort habt ihr ein kurzes PDF-Handout, das wir vorhin auch schon mal promotet haben. Ich hoffe, ihr habt das alle gelesen und löchert mich jetzt mit Fragen. Hallo zusammen. Hallo Paki. Ja, mal ran ans Mikro, Herrschaften. Bastian. Na, so ein kleines Impulsreferat. 5 Minuten wäre schon ganz schick, damit wir so warm werden mit dem Thema. Also Bastian, dir zuliebe, dann gehen wir einfach einmal für diejenigen, die das noch nicht getan haben. Ich poste gerade noch mal den Link zum PDF, wenn ich es auf der Schnelle finde. Lass mal, ich habe es gerade in der Hand. So, das gehen wir jetzt einfach noch mal, sind 10 Seiten. Die erste ist ohnehin nur eine Startseite. Was ist ein Sozialstaat 3.0? Das ist ein Vorschlag für, ich sag immer, ein Major Update des Steuer- und Sozialsystems. So wie wir Sozialstaat 1.0 könnten wir betrachten als das, was Bismarck damals eingeführt hat, um so das Elend ein bisschen zu lindern und natürlich auch die Sozialdemokraten klein zu halten. Und Sozialstaat 2.0 ist dann so das, was man in der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg getan hat, so unter dem Motto Wohlstand für alle. Generationenvertrag, diese Geschichten, das wurde dann so ein bisschen modifiziert, da muss man sicher die Riester-Rente dazu zählen, da muss man ALG II dazu zählen oder überhaupt die Hartz-Reformen. Solche Updates müssen ja nicht zwingend die Sache verbessern. Und jetzt, so zumindest meine Meinung, ist es an der Zeit, gerade so im Übergang zu einer Automatisierungsgesellschaft, wo längst nicht mehr alle eine Arbeit haben werden, auch wenn im Moment die Beschäftigungsquote hier in Deutschland sehr hoch ist, das ist aber zulasten unserer europäischen Nachbarn. Jetzt ist es wieder Zeit für ein Major Update. Und das habe ich dann jetzt Sozialstaat 3.0 genannt. Es ist ein Einstieg in ein Grundeinkommen. Es ist ganz garantiert kein Schlaraffenland, das werde ich nicht versprechen, aber ich halte es für besser als der Status quo und es ist einmal die Systemumstellung, die wir brauchen und auf dem Weg können wir dann weitergehen. Nächste Seite. Zur Höhe des Grundeinkommens. Ich habe dort diese 20 Milliarden Briefmarke hingepackt, so als kleines Symbol, weil ja immer gestritten wird, können 800, müssen es 1000, müssen es 1500, wie viel auch immer sein. Letztlich, es kommt überhaupt nicht auf den nominellen Betrag an, sondern die Kaufkraft, die zugrunde liegt. Wenn wir, und es dafür steht, diese Briefmarke dort, wenn wir so eine Inflation haben, dass wir schon auf den Brief 20 Milliarden drauf kleben, dann können wir auch problemlos 1 Milliarde pro Monat als Grundeinkommen austeilen. Das bringt aber keinem mehr was. Also immer drauf schauen, nicht der nominelle Betrag, sondern die dahinterstehende Kaufkraft ist relevant und das ist auch beim Systemvergleich zu berücksichtigen, weil manche Grundeinkommensmodelle, gerade wenn sie mehrwertsteuerbasiert sind, doch drastische Auswirkungen auf die Kaufkraft haben durften. So, nächste Seite zur Seriosität der Prognose. Wenn man so etwas einführt wie ein Grundeinkommen, dann wirkt das natürlich auch auf die volkswirtschaftlichen Ergebnisdaten zurück, zum Beispiel das Volkseinkommen. Und somit ist nicht maßgeblich, dass das ein durchgerechnetes Modell ist. Jeder, der irgendwo Grundeinkommen vertritt und ein Modell hat, sagt, das ist durchgerechnet. Darauf kommt es überhaupt nicht drauf an. Das ist in Zeiten von Excel oder Open Office Calc ja überhaupt nicht mehr die Schwierigkeit, sondern sind die zugrunde liegenden Annahmen seriös oder sind sie das eben nicht? Und ich hoffe doch, dass die bei Sozialstaat 3.0 seriös sind. Die Brutto-Netto-Verläufe sind nahe am Status quo, also es wird sich für die allermeisten nicht allzu viel ändern. Wir haben eine leichte Umverteilung im System, das von den Gutverdiener-Singles zu den Schlechtverdiener-Familien geht. Und ansonsten bleibt das für viele relativ nahe am jetzigen Stand, sei es bei der Verbesserung, sei es bei der Verschlechterung. Wo wir, das ist jetzt eine Diskussion, die wir heute auf Twitter hatten, wo natürlich noch eine Verschlechterung gegenüber dem Status quo eintritt, ist bei der Anrechenbarkeit so der ganzen Werbungskosten, also Fahrtkosten zum Arbeitsplatz und so weiter. Das steckt nicht im Volkseinkommen mit drin, beziehungsweise es steckt mit drin. Deswegen wird das auch nicht mehr steuermindernd anrechenbar sein nach dem jetzigen Stand, wobei ich schon überlege, da jetzt einen neuen Versionsstand zu machen, um das wenigstens zum Teil wieder anrechenbar zu machen, um da so die Leute, die zum Beispiel einen Zweitwohnsitz haben unter der Woche und Wochenendpendler sind, ich bin ja auch selbst einer, dass die da durch die Einführung nicht deutlich schlechter gestellt werden. So, dann sind Abschläge drin für Steuerschwund und als Ersatz für abgeschaffte Steuersubventionen. Wenn man irgendwie 50% mal Volkseinkommen rechnet, das kommt natürlich nicht so dann beim Fiskus an, da muss man Abschläge einrechnen. Dann haben wir Kompensationseffekte, natürlich wird die Unternehmensbesteuerung leicht höher, aber durch den Wegfall der Arbeitgeberbeiträge verdienen die Unternehmer wieder leicht mehr. Solche Sachen sollten sich dann näherungsweise kompensieren und dann in wirtschaftlich guten Jahren, das ist zum Beispiel das aktuellste Berechnungsjahr, das wir haben, nämlich das Jahr 2015 muss einfach ein kräftiges Plus unterm Strich rauskommen, dass das auch in wirtschaftlich schlechten Jahren funktioniert. So, zum Modell Sozialstaat 3.0 ist es ein additives Grundeinkommen, also zusätzlich zu anderem Einkommen, primär finanziert aus Einkommensteuer. Es ist relativ zu dem steuerlichen Existenzminimum angegeben, von daher sehr leicht anpassbar auf andere Jahre. Funktioniert auch im wirtschaftlich schwierigen Jahr 2009, dort allerdings gerade so ganz knapp. Inzwischen haben wir einen Versionsstand 1.5 für das Jahr 2015. Ihr seht, ich tue das auch immer für die folgenden Jahre immer mal wieder anpassen. Und wir haben hier eine Differenzberechnung. Das heißt, ich tue keinen vollständigen Bundeshaushalt oder so aufstellen, sondern ich habe in der Berechnung nur die Dinge, die sich ändern. Also wo haben wir Steuermehreinnahmen, wo haben wir Mehrausgaben durch das Grundeinkommen und durch das steuerfinanzierte Gesundheitswesen. So, nächste Seite, Sozialstaat 3.0, Seite 2. Wir haben dort vorgesehen ein Grundeinkommen auf 75% steuerliches Existenzminimum. Das sind 529,50 im Modelljahr 2015. Und für Kinder, die ja nicht selber noch irgendwas dazu verdienen können, haben wir 100% vom steuerlichen Existenzminimum, also Kinderfreibetrag und Betreuungsfreibetrag. Das sind knapp 600 im Monat. Ein steuerfinanziertes Gesundheitssystem, sowie für Geringverdiener, weil diese 529,50 natürlich nicht ALG II Regelsatz plus Wohnungszuschuss oder Wohnungskosten beträgt. Für Geringverdiener gibt es noch ein Wohngeld dazu in Abhängigkeit vom örtlichen Mietpreisniveau. Im Durchschnitt rechne ich von etwa 350 im Monat. Das sind Gesamtmehrausgaben von 853 Milliarden Euro. Das ist erstmal eine ganze Menge. Wo kommt das Geld her? Zunächst einmal aus einer Flat Tax. Bei einer Flat Tax denken wir immer gleich dran, oh, das ist ja unsozial. Vorsicht, das ist nicht der Fall, wenn man es mit einem Grundeinkommen kombiniert. Dann kann das Grundeinkommen sowohl die Progression als auch den Steuerfreibetrag ersetzen. Da kommen Mehreinnahmen von 797 Milliarden Euro rein. Dann haben wir Einsparungen im Sozialstaat. Da hole ich an dieser Stelle mal ein bisschen aus. Es werden immer wieder so Zahlen in die Diskussion geworfen. Jetzt zuletzt Straubhaar von irgendwie 888 Milliarden Euro für Soziales im Jahr, was man ja fürs Grundeinkommen umverteilen könnte. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht, da beiden größten Brocken, die drin stecken, sind die Rentenversicherung und die Krankenversicherung. Und natürlich müssen die Leute auch in Zukunft weiter Rente kriegen, schon deswegen, weil uns sonst Karlsruhe dazwischen haut. Und natürlich müssen wir weiterhin eine Gesundheitsversorgung haben. Das sind Summen, die nicht einfach so umverteilbar sind. Wenn man mal durch den Sozialhaushalt durchgeht, wo man einsparen kann, also ALG II soll ja ersetzt werden, Kindergeld soll ersetzt werden und so weiter. Auch bei der Beamtenbesoldung die Familienzuschläge sind nicht mehr erforderlich, dann können wir dort so knapp 110 Milliarden Euro rausholzen. Mehr sind das nicht. So, sonst noch Mehrwertsteuer auf glatte 20%, dann haben wir insgesamt Summe Mehreinnahmen und Minderausgaben von 916 Milliarden Euro, also ein rechnerischer Deckungsüberschuss von 63 Milliarden Euro. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht, nicht gleich überlegen, was können wir denn mit dem Geld anfangen. Erstens, 10 Milliarden gehen schon gleich einmal für statistische Ungenauigkeiten weg, weil die Zahlen vom Statistischen Bundesamt, wenn sie relativ früh sind, und das sind meine 2015er Zahlen noch, sind die etwas optimistischer, als wenn sie dann genauer rechnen. Das macht so nach meiner Erfahrung der letzten Jahre immer so etwa 10 Milliarden bei meinem Deckungsüberschuss aus. Und dann sollte man so vielleicht noch 15 Milliarden behalten für rechnerische Ungenauigkeit, die ich selber im System drin habe. Und dann sollte natürlich in wirtschaftlich guten Jahren ein kräftiger Überschuss rauskommt, damit man Staatsverschuldung zum Beispiel abbauen kann, oder Staatsverschuldung kann ja auch sein, ist Investitionsstau, sodass das auch in wirtschaftlich schwierigen Jahren funktioniert. Ein Wort noch und dann bin ich durch zur Renten- und Arbeitslosenversicherung. Die sollen als paritätisch finanzierte Sozialversicherungen weitergeführt werden. Der Rentner bekommt dann zum Beispiel Rente plus Grundeinkommen. Somit wird auch das Rentensystem wieder stabilisiert, und eine kleine Rente ist dann nicht unbedingt mehr so das große Problem, wenn es ein existenzsicherndes oder halbwegs existenzsicherndes Grundeinkommen dazu gibt. So, damit bin ich im Großen und Ganzen durch. Die weitere Seite ist nur noch, wo man sonst die Infos zum Modell herbekommt. Habt ihr Fragen? Tja, das hört sich nicht so an, obwohl ich hatte eben Michael Bernd am Mikrofon gesehen. Der ist aber im Moment gar nicht. Doch, der ist da. Ja, schieß los, Michael. Ja, wenn du mich ansprichst, ich wollte vorhin nur darauf hinweisen, dass wir ja hoffentlich auch viele Zuhörer im Piratradio haben. Und von daher ist natürlich die Kurzeinführung von Michael auch sehr sinnvoll gewesen. Vielen Dank auch nochmal dafür. Ich habe durchaus eine Frage, die ich aber eigentlich gerne etwas später stellen würde, wenn jetzt vielleicht konkrete Fragen sind zu den vorgestellten Zahlen und Überlegungen. Ich hege ja die Befürchtung, dass das nicht so ist. Paki? Ja, ich habe eine Frage. Wir haben ja im Programm jetzt seit dem Bundesparteitag auch die sogenannte Automatensteuer, Maschinensteuer oder wie man sie auch immer nennen mag. Ich habe gesehen, dass du auf Seite 9 auch die Frage stellst, naheliegende Ergänzung. Ich finde das sehr, sehr spannend und mir hilft das auch sehr, das mal in einen Kontext der Bundestagswahl zu setzen. Es wird ja immer gesagt, wir hätten kein Konzept, was ja nicht stimmt. Wir haben viele Konzepte. Das hier gehört meiner Meinung nach auf jeden Fall dazu. Und ich würde das gerne aufbereiten, um den Menschen da draußen irgendwo vereinfacht was an die Hand zu geben, zu sagen, hier, wir haben hier mal durchgerechnet, wie sowas laufen könnte. Und an der Stelle stelle ich jetzt die Frage, inwieweit könntest du mit dabei helfen, diese Frage nach der Maschinensteuer damit zu beantworten? Also sprich, welche Finanzierungsmöglichkeiten sich daraus ergeben könnten, mit welchem Schlüssel man das machen könnte? Da gab es ja mit Sicherheit auch schon einige Studien und Diskussionen dazu. Wäre das eine Möglichkeit, dass wir da die Diskussion weiterführen? Natürlich werden wir da die Diskussion weiterführen müssen. Auch schon deswegen, weil dieses Konzept nur funktioniert, solange wir noch weitestgehend eine Arbeitsgesellschaft sind. Sobald wir dorthin kommen, dass irgendwie 80% der jetzig Beschäftigten durch Maschinen ersetzt worden sind, kommen wir mit diesem Steuersatz von 50% nirgends mehr hin. Dann muss man also nochmal ganz anders nachdenken, macht man es über eine höhere Steuer auf Einkommen, was dann halt die Maschinenbesitzer zahlen, macht man die direkte Maschinensteuer, wobei die direkte Maschinensteuer, ich habe noch keine Idee, an was man ansetzt, wie man abgrenzt von das ist eine Maschine, die jetzt Steuern zahlen muss und was ist es nicht. Ich meine, eine Maschine ist letztlich auch der Akkuschrauber oder so. Den wollen wir ja vielleicht nicht unbedingt besteuern. Und wo legt man dann die Grenze hin? Ich habe noch keine Idee. Ja, ich habe mal von einem schlauen Menschen, ich weiß leider seinen Namen nicht mehr, ich habe mir aber den Text kopiert. Und zwar gibt es die Überlegung, dass man das an einer sogenannten Automatisierungsindex festmacht, den man natürlich dementsprechend vorher definieren müsste. Und an diesem Index hängt man dann eben einen gewissen Steuerschlüssel. Das wäre zum Beispiel eine Idee. Also Beispiel, du hast einen Automatisierungsindex von 100, das heißt, du musst die doppelten Steuern bezahlen, du hast einen Automatisierungsindex von 50, du musst nur anderthalb mal so viele Steuern zahlen und so weiter, dass halt eben kleine Firmen, die Automatisierung machen oder Startups nicht von Grund auf komplett benachteiligt werden. Okay, dann habe ich jetzt viele Menschen am Mikrofon. Und weiß die Reihenfolge jetzt nicht so ganz. Wenn es recht ist, mache ich das einfach von oben nach unten. Ist das okay? Nicht ganz. Ich lege ja nicht Wert drauf, wirklich der Erste zu sein, aber es passt zu dem, was bisher gesagt wurde. Ja, dann fangen wir an. Ja, weil die Diskussion geht jetzt schon in eine spannende Richtung. Es ist ja so, dass dieses Modell ja mit einem Wirtschaftssystem rechnet, wie wir es heute haben. Mit gewissen Fluktuationen, Veränderungen vielleicht. So. Aber es ist ja gesellschaftspolitisch durchaus so, dass wir ja darüber nachdenken müssen, ob wir nicht ein anderes Wirtschaftsmodell brauchen, wie zum Beispiel die Postwachstumsökonomie. Und dann wird es natürlich schon schwierig und kompliziert. Dann haben wir die Veränderungen der Arbeitswelt durch die Digitalisierung, vielleicht so etwas wie die Automatisierungssteuer, insgesamt ein anderes wirtschaftliches Verhalten in der Postwachstumsökonomie, vielleicht dann auch als Baustein das Grundeinkommen. So, in die Richtung könnte ja die Diskussion durchaus sinnvoll langsam beginnen. Dann ist aber die Frage, was machen wir mit dem Modell Sozialstaat 3.0? Inwieweit ist das dann noch relevant? Kann das hier eine Brücke bilden? Das sind so die Gedanken, die mir dann spontan durch den Kopf gehen. Michael, vielleicht kannst du da was sagen. Ja, also ganz klar, Sozialstaat 3.0 ist ein Modell für den Übergang. Das ist nicht das Grundeinkommen, das wir in drei Generationen haben werden. Also so grob aus der Hüfte geschätzt kommen wir damit so ein bis anderthalb Generationen weit. Also Zeithorizont irgendwas 30 bis 50 Jahre, danach braucht man wieder ein Major Update. Da will ich jetzt gar nicht den Eindruck erwecken, dass das ist, was uns für alle Ewigkeit glücklich machen wird, sondern dass es eher darauf hingerechnet, dass man sehr kurzfristig damit anfangen kann, dass man keine Übergangszeiträume braucht, dass es europarechtlich kompatibel ist, dass man quasi zum nächsten 1. Januar anfangen könnte. Okay, danke schön. Dann machen wir mal mit Bastian weiter. Dabei tippe ich jetzt noch gerade an meinem Ausführung. Nein, also erstmal schönen Dank an den Michael mit ein paar konkreteren Zahlen. Ich vermisse ja mal konkrete Zahlen. Ob die 50 Milliarden, Billionen da stimmen, weiß ich nicht. Das hast du bestimmt in den Tabellen, die du angeboten hast, da irgendwo auch hinterlegt. Es geht ja so um das Grundprinzip. Also vom Bauchgefühl finden wir ja alle Grundeinkommen schick. Es entdeckt sich ja auch mit dem Sozialstaat, den wir hier vertreten, insbesondere in Deutschland seit vielen Jahren. Die Frage ist, ob das bedingungslos sein muss. Ich glaube schon, weil die Sanktionen gehen uns alle fürchterlich auf den Sack. So, weil man, wenn man das nicht bedingungslos nicht macht, dann kommt wieder einer mit Bedingung. Was ist denn eine Bedingung? Aber wir wissen ja eigentlich, was damit gemeint ist. Ne? Wir wollen die Leute nicht irgendwie kujonieren, dass sie noch ihr letztes Hemd ausziehen und so weiter. Also ich glaube, einer menschlicheren Grundsicherung sollten wir immer kommen. Und ich glaube, da sind große Teile der Bevölkerung dafür. Würde natürlich auch gerne auf deine Details eingehen, so mit mehr Abschaffung des ermäßigten Steuersatzes, auf wen das dann wirklich zurückschlägt, aber das können wir vielleicht ein andermal machen. Es gibt aber ein zentrales Thema. Ich weiß, dass einer in meinem Speicherkanal schon womöglich gleich rot anläuft. Es ist Maschinensteuer. Gut, ist so ein Terminus, den gibt es schon seit den 70er Jahren. Wie machen wir denn das? Also hier, es gibt einen Menschen, einen Gunther Dings, einen Gunther D., der hat geschrieben, fand ich sehr treffend, wenn es eine Sinnflut gibt, dann kann man keine Deiche bauen, sondern muss Boote bauen. Die Sinnflut haben wir in der Digitalisierung. Und jetzt muss man natürlich irgendwie dieses ganze Thema, die Chance Digitalisierung erstmal als solche begreifen. Die betrifft uns nämlich jetzt tatsächlich auch gerade in der Diskussion um Grundeinkommen, weil wir immer das zurückführen, die Arbeitsplätze fallen weg. Da muss man Äquivalenz suchen. Das ist diese Maschinensteuer. Es könnte eine Überlegung sein, dass man sagt, ja, es ist ein Unterschied, ob ich mit 1.000 Leute 1 Million Gewinn mache oder mit einem, weil ich gerade auf den DAX gewettet habe. Ich habe mir mal die DAX-Liste angeguckt, die war irgendwie bei 1.000, jetzt ist es über 12.000. Da hat mal bestimmt jemand mit einem Mann ganz viel Gewinn gemacht oder mit sich selbst. So, da kann man natürlich drüber nachdenken, wie man das ausgestaltet, dass dieses Thema, manche sagen Automatisierung, ich sage jetzt mal, es ist ein großer Unterschied, ob ich gewinne, wie ich gewinne mit Steuer, ob die, also mit sehr, die personalintensiv erwirtschaftet wurden oder personalextensiv erwirtschaftet werden. Und das hat man früher mal so über Lohnsummensteuer ein bisschen versucht zu steuern. Das ist schon lange, lange her. Aber das wäre vielleicht so ein Ansatz für die Maschinensteuer. Dankeschön. Michael? Ich nehme das eher als Statement denn als Frage und Maschinensteuer kann ich dazu noch nichts sagen, wie eben ausgeführt. Da habe ich auch noch nicht so den Ansatzpunkt. Okay, dann gehen wir weiter zu Danny. Guten Abend. Erstmal Dankeschön für diesen Themenabend. Ein sehr spannendes Thema, was natürlich sehr viele Piraten interessiert. Und jetzt zum Detail. Was mir aufgefallen ist, du hast bei deinen Kapitalherkünften, Michael, sehr viel Konsumsteuern und Arbeitssteuern, also Einkommensteuer. Und dabei wird halt derjenige, der arbeitet und derjenige, der konsumiert. Und das sind die am unteren Ende des Einkommens sind. Ja, also die wirklich ganz, ganz, ganz, ganz viel Geld verdienen, wie Bastian das eben schon angedeutet hat, die machen das nicht, indem sie hart arbeiten oder sich auf andere Wege begeben. Also wieso sehe ich da jetzt zum Beispiel keine Zusammenlegung von Kapitalerträgen mit Arbeitseinkommen, so dass man als Mensch ein festes Einkommen hat und dieses dann besteuert wird, sondern anscheinend ist der Teil gar nicht mit da drin. Da würde ich gerne wissen, wie du dazu stehst. Und dann noch zu der Maschinensteuer, da muss ich auch was zu sagen. Wie stellt man denn mit dieser Maschinensteuer denn nicht sicher, dass, wie Paki es eben angedeutet hat, die innovativen Unternehmen, die halt einen hohen Automatisierungsgrad haben, gerade zum Beispiel, wenn das dann deutschlandweit umgesetzt wird, dass sie ja nicht auswandern? Also wie stellen wir das sicher, dass die sich dann nicht ein anderes Land suchen, das keine Maschinensteuer hat? Und im Zweifel könnte es doch dann passieren, dass eine Maschinensteuer gerade zum Nachteil derer genutzt wird und dann große beschäftigungsintensive Betriebe halt das Gesetz so auslegen, dass sie dadurch bevorteilt werden. Also fangen wir mit dem letzten an. Maschinensteuer steht hier zwar als Stichwort drin, aber subsumiert unter naheliegende Ergänzungen. Also über was könnte man als nächstes nachdenken? Es ist kein Bestandteil von diesem Grundeinkommensmodell. Von daher würde ich dazu gerne jetzt die Diskussion nicht ausweiten. Zu der anderen Geschichte, wenn man sich die Zahlen genau anschaut, insbesondere im Kalksheet. Meine Zusammenfassung war jetzt natürlich, weil ich wollte ja jetzt keinen einstündigen Vortrag halten, sondern das mal ganz kurz ins Thema einführen. Von daher bin ich etwas schneller drüber hinweggegangen. Natürlich werden auch in Zukunft Unternehmensgewinne und Kapitaleinkünfte besteuert. Sogar mit einem etwas höheren Steuersatz, weil da ein sogenannter Solidarzuschlag draufkommt. Wieso und wieso gerade 5% und was das alles dann damit zu tun hat, dass wir nachgelagerte Besteuerung des Rentenversicherungs der Rentenleistungen haben, das würde jetzt sehr ins Detail führen. Ganz klare Geschichte. Auch das wird besteuert, auch das mit dem Steuersatz dann, weil es ja nicht sozialversicherungspflichtiges Einkommen ist, von 50%. Das ist bei der Unternehmensbesteuerung kaum ein Unterschied zu jetzt. Das ist aber bei der Besteuerung von Kapitaleinkommen mit der Ausnahme jetzt von Dividenden hier in Deutschland, weil die ja schon über die Unternehmensbesteuerung dann besteuert werden, ist das in etwa eine Verdopplung. Wir haben jetzt diese Abschlagsteuer von 25% und das wird auf 50% ansteigen. Und weil das eben so ein großer Sprung ist, habe ich da auch dann wieder unter Steuerschwund erhebliche Reserven gebildet bei eben dieser Besteuerung, weil dort werden wir das wahrscheinlich dann erleben, dass dort ein bisschen ins Ausland ausgewichen wird. Okay, danke schön. Dann hätte ich The Bug. Ja, ich nehme mal an, ich bin derjenige, den Bastian mit dem Farbwechsel angekündigt hat beim Thema Maschinensteuer, weil da wollte ich gerne nochmal einhaken. Ich finde das eine der untauglichsten Ideen überhaupt, um so eine Finanzierung zu ermöglichen. Schlicht und einfach, weil die Frage für mich wäre dazu, was haben denn die Chinesen zu dem Konzept gesagt und machen die mit dabei? Weil wenn wir in die Situation kommen, dass halt wir im Inland eine Maschinensteuer erheben, dann heißt das, dass wir damit Produktion verdrängen. Und das insbesondere halt in einer Situation, die wir jetzt haben, wo Produktion wieder zurückkommt ins Land, insbesondere durch Automatisierung, dadurch, dass halt es wieder möglich wird, oder was heißt möglich wird, möglich war es vorher schon, in vielen Bereichen war es schlicht und einfach so, dass viele Unternehmen sich ganz knallhart gesagt zu blöd angestellt haben, um kosteneffizient in Deutschland oder in Europa zu produzieren, weil die Produktivität eigentlich so hoch ist, dass die Lohnkosten ohnehin nicht der Hauptfaktor dafür sind, wie hoch meine Produktionskosten sind dann nachher. Das heißt also, wir haben eigentlich im Moment die Situation, dass wir wieder mehr Produktion zurückholen ins Inland, die auch gerade durch Industrie 4.0 dann durch die Kundennähe wieder attraktiver wird. Mit einer Maschinensteuer würden wir die aber dann wieder verdrängen. Das halte ich nicht für irgendwie sinnvoll, insbesondere nicht dann sinnvoll, wenn wir aus der Besteuerung der Produktionstätigkeit im Inland heraus das BGE finanzieren wollen. Und ein BGE werden wir definitiv brauchen für die Zukunft. Also, noch einmal, Maschinensteuer ist kein Bestandteil von Sozialstaat 3.0, aber Und deswegen gehe ich jetzt doch noch mal drauf ein. Ein richtiger Gedanke wurde gerade eben genannt. Unsere Besteuerung, unsere Sozialabgaben und so weiter müssen sich in einem Niveau bewegen, dass Deutschland als Standort attraktiv bleibt. Gerade dann, wenn wir ein Grundeinkommen auszahlen wollen, müssen wir peinlichst genau darauf achten, dass nicht die Besteuerungsgrundlage wegfällt. Wie man das jetzt dann genau ausgestaltet, da gibt es Freiheit gerade, aber man sollte dort immer mit Augenmaß rangehen. Ja, allerdings ist es ja tatsächlich so, wenn ich mir auch die Diskussion heute im Lauf des Tages auf Twitter so angucke, ne, dann ist der Gedanke, der in dem Sozialstaat 3.0 steckt, ja, speziell für Leute mit einem relativ hohen, aber noch nicht so super hohen Einkommen, eventuell doch ein bisschen was Beängstigendes. Irgendwo kannst du noch mal ein bisschen drauf eingehen, wie denn so die Übergänge eigentlich zu sehen sind, wie das dann sich verteilt eigentlich auf wie viele Schultern. Und ich frage mich schon, wie wir die Besteuerung von Unternehmen so gestalten, dass der Standort attraktiv bleibt, die Unternehmen aber ihre Steuern tatsächlich mal zahlen. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Also die Unternehmen zahlen ihre Steuern eigentlich schon. Das ist weniger ein Problem als bei den Privatleuten, weil halt ein Unternehmen sehr viel schwerer hat, unterm Radar zu fliegen. Wir haben im Moment, wenn wir zusammenzählen bei der Unternehmensbesteuerung, die Körperschaftssteuer, die Gewerbesteuer und dann die Besteuerung der ausgeschütteten Dividenden, haben wir so knapp unter 50% ungefähr die Belastung. Das hängt auch stark davon ab, wo sitzt dieses Unternehmen, wie ist da der Hebesatz der Gewerbesteuer. Das wird unter Sozialstaat 3.0 glatt auf 50% angehoben. Das ist eine Erhöhung. Auf der anderen Seite, dadurch, dass die Krankenversicherung ersetzt wird durch ein steuerfinanziertes Gesundheitssystem, fallen auch die Arbeitgeberbeiträge für die Krankenversicherung weg. Das heißt, da fallen Lohnnebenkosten weg. Das heißt, das Unternehmen macht ein bisschen höheren Gewinn. Möglicherweise werden auch die Preise ein bisschen nachgeben. Das ist der Hauptgrund, wieso ich so ein bisschen am normalen Mehrwertsteuersatz schraube, weil ich möchte, dass die Preise vergleichbar sind mit Status quo. Das heißt, hier in diesem Bereich haben wir eigentlich keinen Grund für ein Unternehmen hier das Land zu verlassen. Unterschied zum Status quo ist tatsächlich sehr gering. Wo wir nach wie vor ein wirklich, da sage ich auch, es ist noch Verbesserungsbedarf des Modells, ist bei der Absetzbarkeit von Erwerbskosten der Arbeitnehmer. Also die Fahrt zum Arbeitsplatz, die Zweitwohnung am Arbeitsort, diese Geschichten, das ist im Moment noch nicht drin. Das sehe ich durchaus auch selber als Kritikpunkt und da muss nachgesteuert werden. Wird halt einen neuen Versionsstand geben. Ansonsten, wenn man sich dann anschaut, dann haben wir zwei Umverteilungsmechanismen drin. Der eine geht von den Gutverdienern zu den weniger Gutverdienern. Dort liegt die Grenze bei einem Brutto von ungefähr so 2200, 2300 Euro brutto. Das heißt, drunter wird man leicht besser gestellt, drüber wird man leicht schlechter gestellt und wir haben eine Umverteilung von den Singles zu den Familien, die mir aus politischen Gründen sehr wichtig ist und nicht nur zur Stabilisierung der Rentensysteme, sondern weil die Familien in den letzten Jahrzehnten eigentlich nur noch verarscht worden sind mit ihrer Belastung durch Steuern und Sozialabgaben. Da muss dringend gegengesteuert werden. Das heißt, für den Schlechtverdiener Single und für die Gutverdienerfamilie wird sich näherungsweise gar nichts ändern. Und wir haben eine Umverteilung vom Gutverdiener-Single zu den Schlechtverdiener-Familien. Und das ist durchaus politisch so gewollt. Dankeschön, Michael. Der Paki hatte eine Wortmeldung noch angemeldet. Ich war dran. Ja, nee, ganz kurz. Der Paki hat um 1:28 noch eine Wortmeldung reingepostet. Ja, dann haben wir die Reihenfolge TSP, Beckmann und Sebak. Genau. Ja, ich habe eine Frage über Twitter reinbekommen. Und zwar kommen dabei, also bei der Diskussion heute, auch die bereits durchgerechneten Modelle zur Sprache, die aus den BPT-Anträgen von vor ein paar Jahren? Also wir hatten dort BPT vor ein paar Jahren, meint wahrscheinlich 2013, damals in Neumarkt, wo wir über so einen Großantrag einen Haufen Sachen ins Programm bekommen haben, was auch gar nicht schlecht ist, aber was in der Partei nicht gründlich durchdiskutiert worden ist und vielfach auch nicht verstanden worden ist. Wir haben dort etwas, was damals die Henriette Stoll reingebracht hat, mit einem Modell, das so zwischen diesen Sockeleinkommensideen und Sozialstaat 3.0 in etwa dazwischen liegt, was fachlich sehr, sehr gut ist, aber es verstehen nur wenige Leute und ich glaube, die Einzige, die das wirklich sauber erklären kann, ist Hetti selber. Möglicherweise bringt uns das nicht weiter, weil wir es unseren Wählern nicht erklären können. Also ich würde es mir auch nicht zutrauen. Es ist aber fachlich recht gut, weil sie das ins bestehende System irgendwie reingezirkelt hat. Aber es ist sehr, sehr komplex. Und dann haben wir die Ideen mit Sockeleinkommen. Das habe ich ja auch nochmal aufgegriffen mit naheliegenden Weiterführungsideen. Das eine war mit Abschaffung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes. Das ist sinnvoll, das habe ich nur deswegen nicht reingenommen, um das Preisniveau mit dem jetzigen vergleichbar zu halten, weil natürlich durch diesen Wegfall des ermäßigten Einkommensteuersatzes die Verbraucherpreise ansteigen werden und das wird eben durch einen Aufschlag aufs Grundeinkommen kompensiert. Es ist sinnvoll, aber es führt zu einem nicht vergleichbaren Preisniveau. Deswegen habe ich es draußen gelassen und ich habe auch das mit der Tobin-Tax draußen gelassen, was auch letztlich eine sinnvolle Geschichte ist. Dankeschön. TSP, deine Frage bitte. Ja, ich kam ein bisschen später rein. Aber ich muss sagen, also bislang hat es noch immer für mich nur doch einen klaren Götz-Werner-Touch, die ganze Sache, die jetzt hier vorgestellt worden ist bislang. Meine Frage ist, habt ihr auch die Transaktionssteuer mal mit einbezogen, was ja Gernot mal auch gesagt hat, dass er das eben halt auch mit einbezogen haben will, beziehungsweise die Reichensteuer und so weiter. Ist das auch für euch ein Thema oder ist das jetzt ganz aus der Betrachtung weggefallen? Zunächst einmal, Götz Werner, das ist ein Konsumsteuermodell. Das ist unter den Modellen so ziemlich das Konträrste, was man zu dieser Sache hier tun kann. Ihr habt ja auch Konsumsteuer drin. Also insofern klingt das für mich nicht gerade berauschend. Nein, wir haben die Mehrwertsteuer. Ja, es ist letztlich eine Konsumsteuer. Konsumsteuer. Es wäre nett, wenn du Michael nicht immer zwischendurch ins Wort fallen würdest und ihn dann auch mal ausreden ließest. Danke. Ja, also wenn wir so ein System kurzfristig starten wollen, dann müssen wir uns natürlich an die europarechtlichen Vorgaben halten und müssen die Mehrwertsteuer, die wir ja heute schon haben, auf einem Niveau lassen, der im europäischen Bandbreitenbereich, also zwischen 15% und 25% liegt. Mit 1 Prozentpunkt Erhöhung parke ich das Modell quasi direkt in der Mitte. Das ist ganz was anderes als eine Konsumsteuer in der Größenordnung 100%. So, Die Transaktionssteuer, das ist die TobinTax, die ist nicht im Modell direkt drin, aber schon mal angekündigt, als das ist eine naheliegende Ergänzung. So, und die dritte Geschichte habe ich jetzt gerade vergessen. Okay, ich hatte davon gesprochen, von Transaktionssteuer und Reichensteuer. Ja, das betrifft also, den Finanzmärkten. Ja, also Transaktionssteuer, wie gesagt, die TobinTax, nach dem, was wir damals angedacht haben fürs Bundestagswahlprogramm 2013, sollten da etwa in der Größenordnung 30 Milliarden Euro reinkommen. Man darf die Steuersätze da auch nicht zu hoch ansetzen, sonst haben wir A, Ausweichgeschichten, B, dämmt man die wirtschaftliche Aktivität und dann bricht die Besteuerungsgrundlage wieder weg. Man will ja die Kuh melken und nicht schlachten. Also 30 Milliarden ist, glaube ich, was ganz Plausibles, was man da ansetzen kann. Das erhöht das Grundeinkommen für jeden Einzelnen um etwa 30 Euro im Monat. Mehr ist das nicht. Also die Daumenregel ist 1 Milliarde zum Verteilen sind für jeden 1 Euro im Monat. So, Reichensteuer mit diesen 50% gehe ich daran, was das Bundesverfassungsgericht mal mit dem Halbteilungsgrundsatz so skizziert hat. Das ist nicht wirklich ein Urteil, aber die haben mal laut nachgedacht und ich habe es halt direkt auf diese 50% angesetzt. Auch hier gilt wieder, Reichenbesteuerung kann man tun, man muss halt aufpassen, dass man es nicht übertreibt und da deswegen dann die Besteuerungsgrundlage wegbricht, weil die ins Ausland abwandern, dann hat man weniger als vorher. Von daher auch mit Augenmaß und deswegen, weil wir halt auch nicht so viele Superreiche hierzulande haben, die man noch kräftig besteuern könnte, wird da nicht allzu viel dabei rauskommen. Das ist ja Unsinn. Wir haben genug Superreiche. Entschuldigung, Konversationen machen wir hier jetzt nicht. Ich habe noch zwei andere Leute am Mikro zu stehen. Da hätten wir jetzt erstmal Herr Beckmann, bitte. Ja, der Randall aus Duisburg. Ich wollte nochmal zur Maschinensteuer zurückkommen. Warum sollen wir nicht Maschinen besteuern, die menschliche Arbeit ersetzen? Weil die machen genau, sie sind genauso in der Wertschöpfungskette eingebunden wie der Mensch. Zum Beispiel die Roboter, die jetzt schon bei VW und dergleichen Gehäuse, Autos zusammenschweißen, müssten jetzt schon besteuert werden, weil sie ersetzen ja menschliche Arbeitskraft. Und genau da, wo Maschinen oder Roboter menschliche Arbeitskraft ersetzen, muss man Steuer ansetzen, meiner Meinung nach. Danke. Ja, wo setzt man da aber an? Ich meine, jeder Bagger ersetzt auch menschliche Arbeitskraft. Statt einem Bagger könnten dort irgendwie auch 20 Leute mit dem Spaten stehen. Das Abgrenzungsproblem bleibt schwierig. Definitiv. The Bug, bitte. Ja, ich wollte nochmal auf das Thema Unternehmensbesteuerung zurückkommen. Da wurde ja schon ganz, oder sagen wir mal teilweise richtig gesagt, dass bei den Unternehmen das tatsächliche Zahlen der Steuern relativ gut funktioniert. Das ist richtig, solange wie man den Klein- und Mittelstand betrachtet. Weil die halt keine Ausweichmöglichkeiten haben, typischerweise nur in einem Land häufig vertreten sind oder zumindest eine Struktur haben, die die interessante Hütchenspielerei, die multinationale Konzerne machen können, halt nicht ermöglicht. Und das wäre eigentlich ein Punkt, wo man rangehen müsste, nämlich sich mal anzugucken, was können wir machen auf dieser Ebene multinationale Konzerne. Weil da gibt es zwei interessante Mechanismen, die da zusammenarbeiten. Der eine Mechanismus ist der, dass Lizenzzahlungen halt als Geschäftsausgaben berechnet werden. Das heißt also, die kann ich geltend machen, um sie von meinem Gewinn abzuziehen. Und es gibt Staaten, in denen Lizenzeinnahmen ganz, ganz wenig oder gar nicht besteuert werden. Das führt dazu, dass dann halt große multinationale Konzerne eine Marke lizenzieren an ihre nationalen Niederlassungen. Die zahlen dann halt entsprechende Lizenzgebühren an eine zentrale Niederlassung, die sich irgendwo befindet, wo halt die Lizenzen möglichst wenig besteuert werden. Und auf diese Art und Weise schaffen es halt Unternehmen wie Starbucks, Apple und so weiter, fast keine Steuern zu zahlen, Riesenhaufen an Bargeld anzuhäufen und dann kommt der zweite Mechanismus zum Tragen dabei. Das sind ja Aktiengesellschaften. Das heißt, die sind halt ihren Aktionären gegenüber auch verantwortlich, dass sie möglichst hohe Gewinne machen. Das heißt also, wenn sie diesen Mechanismus nicht nutzen, dann haben sie sogar das Problem, dass sie verklagt werden. Das heißt, selbst wenn die wollten, könnten die sich halt nicht so benehmen, wie man das eigentlich als Bürger erwarten würde. Genau an der Stelle ist es meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig, dass man mindestens mal auf der EU-Ebene anfängt reinzugreifen und das mal irgendwo zu regeln, dass wenigstens innerhalb der EU solche Schweinereien nicht mehr möglich sind. Ja, konzerninterne Verrechnungspreise sind ein Ärgernis. Klar, jetzt schon und würde bei einem solchen Modell nicht viel anders werden. Kann man aber, du hast es ja schon gesagt, mindestens EU-weit, ich würde eher sagen, mindestens G8-weit, besser G20, wenn man da mal anfängt, dass eben solche Geschichten, egal, ob das jetzt solche Lizenzzahlungen sind oder was auch immer, sobald das in ein Niedersteuerland geht, dann nicht mehr absetzbar ist, weil die anderen Industrienationen haben ja exakt dieselbe Problematik, dann kommt man da weiter. Aber alles, was international ist, da denken wir, ja, wenn wir es realistisch betrachten, wahrscheinlich eher in Jahrzehnten als in Jahren. Und von daher ist das eben in Sozialstaat 3.0 eben nicht irgendwie schon verfrühstückt, was man da vielleicht noch zusätzlich reinholen könnte, sondern da rechnet man auf der vorsichtigen Seite. Aber ja, klar, es ist ein Ärgernis, man muss es angehen, aber man sollte da jetzt nicht schon mit diesen Einnahmen rechnen. Okay, danke schön. So, TSP, du hattest noch eine Rückfrage, dann könntest du jetzt. Na denn nicht. Gibt es denn noch weitere Fragen zu dem Thema? Zubak ist noch mal am Mikrofon, er ist doch gerade mal wiedergekommen, oder? Ja. Ach so, ja, dann sprich. Ja, ja, zu dieser Sache mit dem, naja, man nimmt erstmal, was man da kriegen kann. Da ist natürlich wieder die Gefahr drin, dass man damit eine Wettbewerbsverzerrung zwischen den Konzernen und den mittelständischen Unternehmen einfach noch weiter verschärft. Da sind ja sowieso schon Dinge, die also ein Mittelständler einfach überhaupt gar nicht machen kann aufgrund seiner Struktur, beziehungsweise zu einem sehr großen Teil einfach auch gar nicht machen will. Und wenn wir da an der Stelle sagen, naja, die wir jetzt sowieso einfach kriegen, da drehen wir einfach mal die Steuern hoch und die anderen müssen wir halt mal gucken, ob wir sie irgendwann in Zukunft bekommen. Das finde ich keinen guten Ansatz, weil das führt auch dazu, dass genau das passiert mit dem, da schlachten wir die Kuh und melken sie nicht. Ja, also noch einmal, an den Unternehmenssteuer wird sich nicht allzu viel ändern. Gerade der lohnintensive Klein- und Mittelstand wird durch den Wegfall der Arbeitgeberbeiträge, Krankenversicherung da unterm Strich wahrscheinlich mit einem Plus rausgehen. Okay, TSP. Ja, also ich muss sagen, der Abend fällt mir hier wieder sehr, sehr schwer. Das ist wieder so Horrorabend, wo ich denke, oh, der Michael, der hat das ganze Finanzmarktsystem verstanden oder das Wirtschaftssystem rund um die Welt. Ja, aber bitte nehme da zur Kenntnis, Herr Trump, ja, sagt ja auch, ja, liebe Leute, wenn ihr abwandern wollt, macht es und so weiter. Wir werden das mit Zolleinnahmen und so weiter anders regeln und so weiter. Und Amerika könnt ihr nicht links liegen lassen, American First und so weiter. Also der Mann, der hat schon ein bisschen begriffen, wie das Geld um die Welt herumgeht. Ne, und vor allem ne, die Privatbanken, ne, Fed, auch EZB und so weiter, wie die Geld drucken können, ohne dass der Staat da eingreift und so. Also insofern finde ich deine Behauptungen einfach zu sagen, naja, wenn die Reichen weggehen oder Unternehmen weggehen, dann hätten wir weniger Einnahmen. Hast du noch nie mitbekommen, dass es zum Beispiel, habe ich ja links reingeschrieben, Königs und Bauer deutsche Druckmaschinen gibt, die Geld produzieren können und dementsprechend auch die Arbeiter auch bezahlen können und so weiter. Also insofern, das ist also ein Verteilungskampf, da kann auch der Staat sich mal einklinken und nicht nur reiche Privatbosse, die das Geld hier drucken und so weiter. Und dann hätte man genug Geld, um auch das BGE, wofür ich auch eigentlich bin, ja, nenne ich ein bisschen anders, ja, aber dass man das eben bezahlen kann. Also ich bin erstaunt, dass du dann auch sagst, naja, das sind ja die Vorgaben von Europa und so weiter. Deutschland ist mit der europäisch stärkste Land und kann natürlich auch Gesetze verändern. Also da denkst du anscheinend gar nicht drüber nach, zu sagen, ja, 50%, die kann man auch erhöhen auf 70-80%. Also ich denke, das ist bei dir eine Vorgabe, die immer und ewig für immer festgeschrieben ist. Selber Herr Macron denkt ja auch über deutliche Veränderungen in Steuersätzen nach und so weiter und zwar nach oben. Also ich bin nur erstaunt. Also bitte da eine Antwort. Dann müsste ich ja erstmal eine sinnvolle Frage daraus hören. Ja, die sinnvolle Frage ist, die Vorgaben, die du jetzt auch eben genannt hast, Europäisches Parlament und diese dementsprechend Besteuerungssätze und so weiter, die siehst du als unabwendbar an und darum sagst du, okay, das müssen wir so einbeziehen, darum dürfen wir in unserem Modell vom BGE keine Veränderung vornehmen, sondern sich an diesen Rahmenbedingungen halten. Habe ich dich da richtig verstanden? Fast. Also, Sozialstaat 3.0 ist ein Modell, das darauf gerechnet ist, möglichst bald eingeführt zu werden oder eingeführt werden zu können. Das heißt, im Prinzip jetzt zum nächsten 1. Januar sollte man damit anfangen können. Veränderungen oder solche Geschichten, die europäisch festgezurrt sind, lassen sich natürlich verändern, aber nicht kurzfristig. Wir träumen ja noch nicht einmal davon, dass wir hier in Bundestag und Bundesrat absolute Mehrheiten haben, um das einfach mal so einzuführen. Das ist jetzt einfach ein Modell für die Diskussion. Aber wir sind noch viel, viel weiter davon entfernt, komplett in Europa die Mehrheiten zu haben und solche Dinge einfach einmal, dass man da quasi durchregieren kann und solche Geschichten mal schnell zu ändern. Das geht einfach nicht. Und bei allem, was ich kurzfristig einführen möchte, muss ich die Rahmendaten, die ich nicht kurzfristig ändere, kann halt als gegeben hinnehmen. Dankeschön, Michael. Ich möchte mal so ziemlich zum Ende ja doch noch eine Frage platzieren. Das ist ja jetzt nicht neu, dass du dich mit diesem Thema beschäftigst, wenn ich das richtig gesehen habe, mindestens seit 2009. Wenn du das jetzt mal siehst, von 2009 hin zu den Zahlen 2015, da liegen ja dann doch schon mal 6 Jahre dazwischen. Wie schätzt du da die Verwertbarkeit inzwischen ein in Betracht dieser 6 Jahre oder 7 Jahre, je nachdem, wo du da ansetzen möchtest? Und vor allen Dingen den realistische Umsetzung eurer damals gebrachten Zahlen zu heute? Ja, also verändert hat sich das natürlich auch deswegen, weil sich die wirtschaftlichen Rahmendaten geändert haben. 2009 war ein wirtschaftlich sehr schwieriges Jahr. Irgendwie das Volkseinkommen ist irgendwie so um die 5% eingebrochen. Das heißt, ein Modell, das dort funktioniert, wird wahrscheinlich immer funktionieren. Weiter verändert worden sind seit dem Modell damals eben solche Geschichten, dass das Grundeinkommen für Kinder wurde jetzt ein bisschen noch angehoben auf die glatte 100%. Da wurde auch der Betreuungsbetrag dann entsprechend angesetzt. Wir konnten dann beim Wohngeld ein bisschen entspannen. 2009 wurde das noch gerechnet mit Haushaltsvorstand und weiteren Personen, die dann weniger kriegen. Das ist inzwischen obsolet, sondern das ist für alle Beteiligten glatt 350. Das sind durchaus Schritte in wünschenswerte Richtung, die aber nur dann irgendwo darstellbar sind, wenn eben die wirtschaftliche Situation stimmt. Dankeschön. Haben wir denn sonst noch Fragen an den Michael? Ich habe eine mehr organisatorische Frage. Ja, bitte. Michael, was hältst du davon, wenn wir es versuchen, dass wir in den nächsten Wochen, Monaten diese gesamte Geschichte, die ja doch recht lang und kompliziert ist, für jemanden, der jetzt nicht so im Thema ist, für unsere Webseite aufzubereiten, dass wir da auch drauf verweisen können im Wahlkampf und sagen können, hier, das ist zum Beispiel ein Modell, was wir mal durchgerechnet haben, was man erklären kann, wo die Leute sagen, okay, damit kann man arbeiten oder das kann ich verstehen. Ja, also ich habe natürlich immer versucht, die Sachen so einfach wie möglich darzustellen. Es ist natürlich eine komplexe Materie. Wir stricken da quasi das komplette Steuer- und Sozialsystem von Deutschland um oder fast das komplette. Wenn du jemand findest, ich meine, ich bin jetzt kein Werbetexter und kein Grafiker und so weiter, wenn du jemand findest oder mehrere Leute findest, die das schaffen, das einfacher darzustellen, immer nur her damit. Aber ich habe im Moment nicht wirklich so die Ideen, wie es noch einfacher geht. Eher würde ich in die Richtung nachdenken, dass man halt mit zum Beispiel abendfüllenden Vorträgen eben das Thema an die Leute ranbringt, wenn ich nicht irgendwie 5 bis 10 Minuten Impulsvortrag halte, sondern mal eine Stunde habe, um das darzustellen, wird es vielleicht auch ein bisschen verständlicher. Das wären die Gedanken, die ich habe. Aber wenn du so die genialen Marketingleute hast, die das einfach auf den Punkt bringen, immer nur her damit. Ja, die habe ich und dann werde ich da nochmal auf dich zukommen. Aber den Vorschlag mit den Vorträgen halte ich auch besonders gut. Was wir noch vorhaben, sind sogenannte Battlecards, also eine Mischung aus Battlecards oder Agile-Malnern, wo man dann noch so Sachen nochmal zusammenfassen könnte. Ja, ich habe mich nur deswegen geräuspert, weil jetzt schon wieder 3 Leute am Mikrofon stehen, von denen 2 sowieso nicht mehr drankommen können, weil wir echt spät dran sind jetzt. Das heißt also, den Volker würde ich sagen, nehmen wir noch und den Erbeckmann und Ride of Parley und The Bug muss ich dann auf ein anderes Mal vertrösten. Volker, bitte. Ich wollte eine Idee am Mann bringen, sozusagen Finanzierung, bedingungslose Grundeinkommen. Ich hörte gerade, man braucht 1 Milliarde im Jahr, um 30 Euro zu finanzieren für das Grundeinkommen. Nein, okay? Du brauchst 1 Milliarde, um 1 Euro im Monat auszahlen zu können. Die 30 Milliarden würdest du brauchen, um 30 Euro im Monat auszuzahlen. Na okay, da bist du Mehrfachmann. Bedingungslose Grundeinkommen. Ich sage bloß mal 1.500 Euro für jeden, für den Mann, für jede Frau, egal welches Einkommen er vorhat und welches Vermögen er hat. Ist das nicht schon finanziert, indem dann einfach der Hartz IV wegfällt, Kindergeld wegfällt, Wohngeld wegfällt, Behindertenhilfe wegfällt, Studiengebühren wegfallen? Also hier BAföG wegfällt. Mit diesen 1.500 Euro pro Person ist doch alles abgegolten. Ist das schon mal durchgerechnet worden? Michael? Ja, also zunächst Vorbemerkung, ich werde jetzt um 22 Uhr nicht fluchtartig diesen Raum verlassen. Wenn noch Fragen sind, dann können wir da im Anschluss gerne weiter diskutieren. 1.500 im Monat für jeden, das sind 1,5 Billionen, das sind so grob aus der Hüfte geschätzt 2/3 des Volkseinkommens, dass du einfach mal umverteilen möchtest. Ich glaube, das wird klar, dass das so nicht gehen wird, weil dann vom Volkseinkommen müssen natürlich auch noch die Arbeitnehmer bezahlt werden, die Unternehmen wollen Gewinne ausweisen und so weiter. Ich nehme an, du warst nicht von Anfang an dabei. Ich habe ganz am Anfang in einem Impulsreferat mal kurz gesagt, was wir aus dem Sozialstaat rausholzen können. Das ist so roundabout 110 Milliarden. Das ist im Vergleich zu den 1,5 Billionen, grob geschätzt so 6-7% vielleicht, was das uns bringt. Das andere Geld muss einfach woanders herkommen. Okay. Ja, dann sind wir jetzt auch schon wieder ein Stückchen über die Zeit. Dann bedanke ich mich jetzt erstmal ganz besonders bei dir, Michael, dafür, dass du dich hier zur Verfügung gestellt hast. Bei den Zuhörern, die in größeren Scharen angekommen sind, bei Paki und bei Carsten. Und wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Ja, danke. Intro. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.